Kundgabe 3215. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.8.1944. Beglückende Wirkung geistiger Gaben auf Seele und Körper. Die Seligkeit des Empfangens wird dem Menschen körperlich nicht so ungewöhnlich spürbar, solange das Erdenleben noch seine Anforderungen stellt an ihn und er also die körperlichen Sinne nicht gänzlich ausschalten kann. Es lebt die Seele dann gewissermaßen ein getrenntes Leben, das erst zur Geltung kommt, wenn der Körper nicht in Anspruch genommen ist. Dann empfindet sie das Glück der Verbindung mit Gott. Dann ist sie auch aufnahmefähig in dem Maß, dass auch der Verstand fasset, was der Geist der Seele vermittelt. Dann wird auch die Seele in Liebe erglühen und das Bedürfnis haben, sich zu betätigen, weil dann die Kraft der Liebe sie durchströmt. Dennoch bleibt aber die Seele nicht unberührt von der Wirkung geistiger Gaben, wenn sie auch nicht bewusst die beglückende Empfindung spürt. Sie nimmt ein Wissen auf, das ihr bleibt und plötzlich emportaucht, so sie dieses Wissen benötigt. Sie wird gewissermaßen dauernd gespeist und die geistige Nahrung fördert ihr Wachstum, ihr Reifen und also ihre Aufwärtsentwicklung. Denn jede Übermittlung ist eine Zufuhr von Kraft, die mit vollem Willen entgegengenommen wird, wenn auch nicht mit immer gleicher Fähigkeit des Verstehens. Es kann die Seele nicht immer sich so absondern von ihrer irdischen Umgebung, von einer Sphäre, die wenig geeignet ist für ein nur geistiges Leben. Doch so sie im Willen, die Wahrheit zu empfangen und Gott zu dienen, die Verbindung mit Gott herstellt, geht ihr die Gnadengabe zu und eine göttliche Gabe wird immer ihre Wirkung haben, so wie ihr kein Widerstand entgegengesetzt wird. Doch es soll der Mensch allen Ernstes danach streben, sich möglichst von der Erde zu lösen. Er soll seinen Glauben zu solcher Stärke zu bringen suchen, dass ihn die Welt mit ihren Anforderungen völlig unbeeindruckt lässt, im Vertrauen, dass Gott alles so fügen wird, wie es gut ist. Und er soll sich desto intensiver der geistigen Arbeit hingeben. Dann wird er auch, bald rein körperlich, die beglückende Empfindung spüren, weil die Kraft aus Gott ihn erquicken muss, so wie auch der Körper sich ihrer Wirkung hingibt. Der Lebenswandel des Menschen trägt wohl dazu bei, wie weit der Körper beteiligt oder unbeteiligt ist an der Entgegennahme der Gaben von oben. Das Ausleben des göttlichen Wortes trägt den Segen in sich. Das gelebte Wort Gottes macht den Körper und die Seele still, ruhig und friedvoll. Und dann muss jede geistige Gabe im Gefühl der geistigen Gemeinschaft mit Gott auch ein Glücksgefühl auslösen. Denn die Unruhe, die weltlichen Sorgen, der Mangel an innerem Frieden belasten den Körper, so dass er nicht teilnehmen kann am Empfangen der geistigen Gaben, das also nur die Seele empfängt und dies körperlich nicht oder nur wenig spürbar ist. Doch dem Menschen sind diese Prüfungen nicht erspart, denn er soll sie selbst zu bestehen suchen. Er soll eifrig dagegen ankämpfen, vom Körper abhängig zu sein. Er soll immer wieder den Versuch machen, sich zu trennen von allen irdischen Gedanken. Er soll zum himmlischen Vater flüchten, ihm seine Not vortragen und ganz auf seine Stimme lauschen, denn irdische Not vermag allein der zu bannen, der sie auch zulässt, um die Herzen seiner Kinder zu gewinnen. Die irdische Aufgabe, die Gott dem Menschen stellt, ist niemals unerfüllbar, so wie der Mensch den Beistand Gottes dazu erbittet. Dann wird jeder vorher unentwirrbar scheinende Knoten leicht zu lösen sein. Es wird dem Menschen jeder Arbeit gelingen. Er wird das Leben meistern, denn er beachtet als erstes seine seelische Aufgabe. Er stellt die Verbindung her mit Gott. Irdische Hilfe hat Gott den Menschen zugesichert und seine Verheißungen gehen in Erfüllung. Doch an der seelischen Gestaltung seiner selbst muss er aus eigenem Antrieb tätig sein. Und er tut dies, so wie er sich oft in sich zurückzieht und Zwiesprache hält mit dem Vater im Himmel, so wie er von ihm geistige Nahrung erbittet und sich belehren lässet in demütiger Hingabe an ihn. Und die Kraft aus Gott wird niemals wirkungslos verströmen, sondern immer der Seele zugute kommen, fühlbar jedoch erst dann, wenn auch der Körper sich ihm völlig hingibt und die Erde unbeachtet lässt, wenn er zusammen mit der Seele die Vereinigung mit dem Geist in sich erstrebt und also seine eigentliche Erdenaufgabe zu erfüllen trachtet. Die Materie zu überwinden und sich der ewigen Gottheit anzugleichen, die ihn belehret durch das innere Wort, auf das ihm die Erreichung des Zieles leicht falle und er vollkommen werde. Amen.